Claudias Vater wollte nicht, dass sie vom Hund einen Welpen kriegt. Damit sie nicht so an ihn hängt, hat er ihr ein Pferd geschenkt. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich oft verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht. Claudia sagte sofort ja, der Vater dachte wunderbar. Dabei wusste Claudia längst, es handelt sich um einen Hengst. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich hart verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht. Der Schäferhund ist nichts mehr wert, weil sie nur auf ihr Pferd abfährt. Doch sie wünscht sich von ihren Tanten zu Ostern einen Elefanten. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich oft verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie manchmal Auto fährt. Sie ist bei mir jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht.